Übung 15. Wir singen. Laurentia, liebe Laurentia, Mai, werden wir wieder zusammen sein. Am Montag. Ach, wenn's doch jeden Tag Montag wär und ich bei meiner Laurentia wär. Laurentia, Mai, Laurentia, liebe Laurentia, Mai, wann werden wir wieder zusammen sein? Am Dienstag. Ach, wenn's doch jeden Tag Montag, Dienstag wär und ich bei meiner Laurentia wär. Laurentia, Mai, Laurentia, liebe Laurentia, Mai, wann werden wir wieder zusammen sein? Am Ach, wenn's doch jeden Tag Montag, Dienstag, Mittwoch wär und ich bei meiner Laurentia wär. Laurentia, Mai, Laurentia, liebe Laurentia, Mai, wann werden wir wieder zusammen sein? Am Sonntag. Ach, wenn's doch jeden Tag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag.